Ja, hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Conancasts. Heute die erste Ausgabe nach unserer etwas längeren Sommerpause. Und da haben wir uns gleich mal ein brandaktuelles Thema für euch aufgegriffen. Das wäre Conan in London, die aktuellen Kapitel aus Japan. Aber bevor wir dazu kommen, folgen natürlich immer noch die News der vergangenen Woche oder der, ja, und der unserer, aus unserer Sommerpause. Und ganz zu Beginn werden natürlich noch die Sprecher des heutigen Casts vorgestellt. Da wären zum einen Christian. Hallo. Und dann auch noch Christoph, der ja schon in früheren Casts mal dabei war. Hallo, ihr Hörer. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den News für diese Sommerpause oder wie auch immer man das nennen mag an. Da muss ich zum Anfang, zugleich zu Beginn mal sagen, dass es uns leid tut, dass wir es nicht geschafft haben, einen Sondercast in unserer Sommerpause aufzunehmen und zu veröffentlichen. Der wird aber auf jeden Fall noch nachgereicht. Und zwar im Februar 2011. Einige von euch können jetzt sicherlich eine Verbindung daraus schließen. Das Thema haben wir ja noch nicht gesagt. Wird auch weiterhin geheim gehalten, sonst wäre es ja kein Sondercast. Aber vielleicht, ja, alle, die Home-Schüler werden wollen oder was weiß ich was, die haben, können jetzt vielleicht eine Verbindung erkennen. Egal, der wird auf jeden Fall im Februar 2011 nachgereicht und wir entschuldigen uns nochmal dafür, dass wir nicht dazu gekommen sind, den aufzunehmen, werden das aber auf jeden Fall nachreichen. Der nächste Punkt ist, dass wir jetzt eine Partnerseite haben, das ist otakutimes.de, die produzieren auch Podcasts und dazu auch aktuelle News, also praktisch eine Verbindung aus unserer Newsseite und die haben weniger Hörer wie wir und die wollten wir jetzt ein bisschen unterstützen und pushen, indem wir den diesen Banner bei uns reintun. Genau, so ist das. Nein, ich glaube, die haben auch einige Hörer. Also, die werden sich den Cast sicherlich auch anhören. Jetzt wollen wir hier nicht so negativ über die reden. Und weitere Verhandlungen mit anderen Seiten laufen auch noch. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich denke mal, dass in den kommenden Wochen dann noch, dass ihr noch über weitere Partner von unserer Seite informiert werdet. Soweit auch die formalen Sachen jetzt über den Conancast. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit den richtigen News über Detective Conan an. Und da geht es jetzt gleich los mit Episode 582, über die hier niemand so wirklich was sagen will, weil die einfach nur schlecht ist. Ich glaube, Christian hat sich die ersten 5 Minuten angesehen und ja. Willst du noch deine Gedanken dazu preisgeben oder willst du die für dich behalten? Also wir haben uns die Folge nicht angeschaut. Die meisten, die haben sie nicht angeschaut, weil andere gesagt haben, dass die Folge schlecht ist. Ich habe mich immer wie jede Woche auf die neue Folge gefreut, habe sie eingeschalten und dann hat es so urplötzlich fast mit der Leiche angefangen. Also die sind in eine Wohnung reingekommen, so eine Frau. Die hatte irgendwie Blut an den überall am T-Shirt oder am Pulli oder sowas. Und dann war halt in der Wohnung Leiche gelegen mit einer Zombie-Maske und ja, und dann, ich weiß nicht, dass die Folge so überstürzt war und sowas und dann mit so einem Zombie, der rumliegt, also das fanden wir gar nicht toll und viele fanden die Folge selber auch nicht toll und deswegen haben wir uns das nicht angetan, die Folge, und ist sowieso bloß ein Füller, also den muss man nicht kennen. Ja, eigentlich so ein typischer Füller, wie man ihn so haben will. Oder eigentlich eben nicht. Also die Filler sollten schon ein bisschen besser sein. Ich denke mal, wir können da gut an das Produktionsstudio mal hier appellieren, dass sie da mal ein bisschen bessere Filler bringen sollen, weil sonst sinken die Einschaltquoten noch in was weiß ich was für Tiefen. Da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Die waren ja relativ schlecht in letzter Zeit irgendwie, habe ich gesehen. Ja, die sind immer schlecht. Deswegen wurde Conan ja auch neulich erst oder vor einiger Zeit auf einen anderen Sendeplatz verlegt, weil sich das einfach dann nicht mehr gelohnt hat. Am, was weiß ich was, wann das war, ich glaube Montag wurde immer ausgestrahlt. Und jetzt ist es auch, wurde es auf den Samstag verlegt, um dann noch ein bisschen irgendwie Quoten zu retten oder so. Auf jeden Fall wurde das verlegt. Das erste Mal in der ganzen Geschichte seit nach 10 Jahren oder so. Das ist schon hart. Ja, ich denke mal, da machst du weiter mit den weiteren Episoden. Es sind ja einige erschienen in der Sommerpause. Dann haben wir noch die 583 und 584. Das ist ein Dreiteiler, also da folgt noch die 585, die in Japan schon angelaufen ist, wenn der Cast hier erscheint. Aber wir sprechen jetzt erstmal die ersten beiden Teile durch und dann Nächsten, den spreche ich dann nächste Woche. Ja, genau. Den spreche ich dann nächste Woche, weil ich wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei bin, so wie fast immer. Und ja, da geht es um Kobayashi und wie man immer, also in jeder Folge, wo Kobayashi vorkommt, kommt ja mittlerweile auch Shiratori vor. Sonst wäre es ja nicht lustig. Auf jeden Fall, Shiratori warnt Kobayashi natürlich vor, weil er sich Sorgen macht um vom Handtaschendieb, also totale Gefahr stellt den Handtaschendieb fest. Und ja, da haben sie ja eben alle gemerkt, dass Shiratori immer noch nicht so mit der Sprache rausrückt, was er für Kobayashi empfindet und dass er sie schon mal gesehen hat und sowas. Auf jeden Fall haben dann die Detective Boys ja mal darauf angesprochen und sowas, aber sie kann sich dann nicht daran erinnern, also ihr ist es nicht gerade eingefallen so. Sie haben da so eine Andeutung gemacht, aber denen ist es, ihr ist es nicht eingefallen, was sie in der Kindheit erlebt haben. Und also weiß man eigentlich zum jetzigen Stand immer noch nicht, ob Shiratoris erste Liebe wirklich Kobayashi war. Also meine ich jetzt zumindest. Und dann hat Kobayashi sich eben mit den Detective Boys getroffen, um zum Feuerwerk zu gehen. Da war nämlich irgendein Fest dort in Tokio, wie auch dieser Bezirk da heißt dann. Und ja, da war dann eben Fest, da wollten sie sich das Feuerwerk anschauen. Auf jeden Fall haben sie dann Kobayashi verloren, weil sie so getrödelt hat und alles Mögliche. Die kam auch erst zu spät. Und ja, dann war sie eben Zeugin eines Mordes. Und ja, auf jeden Fall hat sie dann erst, dann war sie auf dem Polizeipräsidium und hat nicht so richtig rausrücken können mit der Sprache. Also die war keine Hilfe der Polizei eigentlich. Sie hat zu ungenaue Angaben gemacht und hat keine Stimme wiedererkannt und sowas. Und ja, sie hat auch irgendwie mitbekommen, dass sie vielleicht Sato, also der Ersatz zu Sato ist für Shiratori. Und da war sie ganz schlecht drauf dann auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, sie hat ja den Mörder gesehen und deswegen war sie ja in Gefahr. Also ist sie in Gefahr quasi, weil die möchte natürlich ruhig gestellte, also vom Mörder wahrscheinlich getötet werden, weil sie eben den Mörder oder die Mörderin gesehen hat und deswegen war sie in Gefahr und trotzdem war sie alleine in der Schule dann noch nachts. Und ja, dann hat eben die Folge so aufgehört, dass sie quasi dass sie quasi irgendwie in eine Falle geraten ist und jetzt quasi dem Mörder irgendwie frei ausgeliefert ist. Und so endet die Folge 584. Und deswegen hat sie ganz spannend aufgehört, also muss ich auf jeden Fall nächste Woche über den letzten Teil des Falls berichten. Und dann macht jetzt Philipp wahrscheinlich weiter. Genau, dann mache ich jetzt weiter. Und zwar wollte ich noch kurz den Anime in naher Zukunft besprechen. Und zwar geht es nach dem Fall mit Kobayashi und Shiratori ja noch weiter im Anime, wie man sich's denken kann. Und zwar zum Glück nicht mitten in der Filler-Folge, sondern mit dem Fall um Kirin und Kirins Horn oder wie auch immer man das ausspricht. Ich bin kein Japaner, ich kann das nicht. Auf jeden Fall wird dann ein alter Bekannter wieder auftauchen. Ach, ihr wisst eh schon alle, was gemeint ist. Jetzt weiß Egal, ich ich will's. auch. Ist bestimmt der, wo mit K anfängt. Genau. Ja, Danach jetzt spoilern wir hier. Das ist nicht gut. und Vorname fängt mit K an. Komisch. Der hat einen eigenen Manga. Wer ist das bloß? Okay. Ja, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Er taucht wieder auf und stellt Conan wieder von Rätsel. Ihr könnt also auch schon gespannt sein. Und dann im September oder auch, ich sehe hier gerade, ich glaube, Ende August soll das auch noch losgehen. Nee, was kommt denn jetzt überhaupt? Es ist jetzt schon Ende August. Ja, ich weiß. Anfang September kommt die Folge dann. Aber diesen Samstag scheint die Folge nicht. Also, was Ja, steht denn aber hier für diesen falsche Samstag ist ja Informationen? noch Ende August. Also ich würde sie, denke ich mal, auf den Samstag darauf kommen. Ja, hier stehen falsche Informationen dann hier bei uns. Oh, das muss ich gleich mal ändern. Wieder. Dann geht's auf jeden Fall im September los mit dem Fall mit dem alten Bekannten. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber das wird spannend. Die rätseln bestimmt schon drumherum, die Anzeige. Ja. Sollen wir noch so einen Zettel schreiben mit so einem Hinweis, wo wir dann so mit so einem Symbol unterschreiben und ja, egal. So. Dann ist am 18. August, glaube ich, in Japan wieder ein neuer Manga-Band erschienen. Das ist der Band 69, den Christoph schon bei sich zu Hause hat. Ich habe die Kapitel mal so nebenbei immer mitbekommen, habe aber auch nicht genau geguckt, was denn da so drin passiert. Auf jeden Fall, er wird ja ungefähr im April 2011 bei uns erscheinen, wenn EMA so weitermacht, wie sie die Veröffentlichung bisher geplant haben. Ja, das ist dann ungefähr ein halbes Jahr, bis er dann bei uns erscheint. Und der Inhalt dieses Bandes ist erstmal der Kappa-Mord. Den habe ich nicht gelesen. Ich weiß, da bin ich nochmal gespannt. Werde mir im April dann durchlesen. Danach geht es um einen Mord in, wie nennt man das denn? Perm. Dieses, genau. Ja, und dann gibt es noch einen Fall um den White Day. Oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, der heißt so. Auch auf Deutsch. Und Kogoro und Eri. Und danach gibt es noch einen Fall um die Detective Boys, den wir auch schon bei uns ganz früher mal im Conancast besprochen haben. Jeweils wöchentlich, den Fall. Stimmt, ich erinnere mich. Krass. Ja, da wo Genta über diesen Sarg gestolpert ist und was ich was, ja, wo die diesen Mörder da gesucht haben in so einem Haus mit dem R auf der G-Seite und was ich was. Ja. Soweit dann Manga-Band 69. Oder wollte Christoph noch was hinzufügen? Er hat den Band, glaube ich, schon zu Hause bei sich liegen. Ja, er liegt vor mir, wie die meisten neuen japanischen Bände, die es gibt. Ja, also ist sehr Detective Boy-lastig, wie schon gesagt. Zwei ganze Fälle mit Detective Boys, aber auch Inspektor Yamamura taucht auf. Und eben halt die White Day Story ist auch interessant. Ja, was mich mal persönlich jetzt interessieren würde, ist, wie Aoyama vorne umgebracht wird. Das. Aoyama wird vorne umgebracht, indem er auf ein Seifenstück tritt und dann eben halt ausrutscht. Ah, das ist bei uns im Wiki noch nicht drin. Das ist interessant. Doch, das habe ich eingescannt. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das, die Rückseite gesehen, da wo dieser Fußballspieler drauf ist. Wie heißt der noch? Hideo Akagi oder so? Ich So habe neulich gerade das ähnlich. Artikel über die Tokyo Spirits geschrieben und weiß nicht, wie der heißt. Der Stürmer von denen. Ah, egal. Aber zu bedenken, er ist im Nationalmannschafts-Code-Dress-Team angezogen. Nicht in Tokyo Spirit-Farben. Oh, das stimmt. Das ist wahrscheinlich wegen der Weltmeisterschaft jetzt. Ah, jetzt sehe ich das Bild auch, wo er auf der Seife da ausrutscht. ja, Sehr zu jetzt. empfehlen, das Wiki. Genau. Ja, dann noch die letzte kleinere News für heute, bevor wir dann mit unserem Hauptthema weitermachen, das sich ja um diese aktuellen Kapitel im japanischen Manga dreht. Da haben wir noch als News heute für euch, dass Detective Conan vielleicht wieder auf RTL 2 ausgestrahlt werden soll, 2011. Da hat sich unser News-Redakteur Robby mal schlau gemacht und da einige Informationen zusammengesucht. Ja, ob das wirklich stimmt, dass das 2011 wieder laufen wird oder was weiß ich was, das weiß noch keiner. Wir hoffen natürlich alle, dass es laufen wird, aber es liegt die Vermutung nahe, dass nur Werbepartner gesucht wurden für Werbung. Und dadurch, dass andere Serien wie Dragon Ball oder ich weiß nicht, was da noch stand, auch da gelistet wurden, die ja angeblich kein, wo die Rechte angeblich nicht mehr bei RTL 2 liegen, sondern ganz woanders. Ich weiß nicht, wie das da ist. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden, weil ich RTL 2 da die ganzen Anime-Serien eh nicht mehr so gucke. Warum bloß? Weil kein Conan mehr läuft. Ja, ob das nun stimmt, dass Detective Conan da jetzt wieder laufen soll, das weiß keiner. Ich hoffe mal, dass das so kommen wird. Glaub aber nicht wirklich dran, da RTL 2 jetzt ganz strenge Auflagen hat mit Blut und Mord und was ich was. Die wollen das ja alles aus verbannen und was weiß ich. Ja, ich glaube nicht, dass das da eine Chance hätte. Und wenn überhaupt was kommen würde, dann auf jeden Fall die vierte Staffel. Also als Wiederholung, keine neuen Folgen. Das wird auf keinen Fall kommen, denke ich mal. Das wäre auf jeden Fall zu hohe Kosten. Wenn dann vierte Staffel, weil da ja schon alles geschnitten wurde, nach RTL 2 Standard. Und das könnte man dann vielleicht bringen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hofft ihr, dass Conan kommt oder glaubt ihr daran? Also mir ist das eigentlich egal. Ich habe den Manga lieber. Ja, das ist eine super Meinung. Also will keiner Conan mehr auf Ich RTL sag nur, 2 was wichtig gucken. ist. Also ich hoffe natürlich, dass es kommt, als Conan-Fan und so. Und ich kann es zwar nicht schauen, aber vielleicht macht es Conan so ein bisschen beliebter und bringt dann vielleicht ja mehr User ins Wiki und ins Forum. Und mehr Conan-Cast-Zuhörer vor allem. Also ist schon mal Noch gut, mehr dass es. Leute. Ja, noch mehr, das glaubt man gar nicht, ne? Das sind schon Nee, mal ich gut. meine, wenn wir jetzt, Ach wenn so. ich, wenn ich jetzt schon mit den Planungen für den Japan-Tag nächstes Jahr anfange und wo ich da schon sehe, wer da alles kommen will, da frage ich mich, wie wir diese ganze Gruppe da noch leiten wollen. Da sind schon einige, wollen da schon kommen. Ob die jetzt Ja, auch das wird alle dann kommen. bestimmt schon ein bisschen weniger. Wir werden dann wahrscheinlich, wenn es so wegen wer wird, dann sind wir halt 20 Leute oder sowas. Das passt schon. Ich kenne die alle No. sowieso nicht, die neuen Benutzer. Da müssen wir mal eine Vorstellungsrunde machen. Die hat letztes Mal, glaube ich, auch Ja. gefehlt. Egal. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam, aber sicher zu unserem Hauptthema, denn die restlichen News sind ja jetzt langsam abgegrast. Da werden nur noch die ganzen anderen Kapitel, die vorher erschienen sind. Da geht es ja um Shiva und die Liebe und so weiter. Halt das gleiche wie bei Shiratori. Da können wir dann später bestimmt auch nochmal drauf eingehen, wenn das irgendwann im Anime läuft oder wenn es im Band erscheint oder ich was. Das lasse ich jetzt mal einfach mal außen vor. Ich bin so gemein, alle, die es jetzt hören wollen, die kriegen das nicht. Edge. Okay. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Genau, so, und jetzt haben wir hier unser Hauptthema, das da lautet Conan in London. Wie einige von euch sicherlich wissen oder wie man wissen sollte, da ist ja uns auch ein Fehler unterlaufen bei Twitter und Facebook, dass da Informationen nach außen gekommen sind, die als Spoiler gelten. Und ja, tut uns leid nochmal. ja, wir werden heute auf jeden Fall die Kapitel 743, 44 und 45 besprechen und dann auch noch ein bisschen diskutieren. Weitere Kapitel sind bisher noch nicht erschienen, der Fall ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir werden da auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch drauf eingehen, was dann passiert in Kapitel 746 und bis was weiß ich was, wie weit wir machen, solange wie es den Conan-Cast gibt. Ja, da fange ich gleich mal mit Kapitel 743 an. Und zwar spielt das ganz zu Beginn im Café Poirot oder wie das heißt, benannt nach diesem Detektiv da. Unter der Detektei, da sind Conan, Kogoro und Ran, die essen dort ein Eis oder was auch immer das ist, ein Shake oder so, und da fällt Ran eine Erdbeere runter und die wird dann von einer Katze entdeckt, die Erdbeere. Genau. Dann entdeckt natürlich Ran die Katze und Ran, Kogoro und Conan die Katze und dann kommt eine Frau, Diana Kingston, Engländerin, in das Café und auf der Suche nach ihrer Katze. Conan und die anderen übergeben ihr die dann und ja, weil sie den anderen so dankbar ist, lädt sie die alle nach London ein, wo sie wohnt, damit ja, Kogoro die anderen über ihre Detektivgeschichten erzählen, über seine Detektivgeschichten erzählen kann und so weiter. Ja, dann gibt es einen Szenenwechsel ins Haus von Professor Agatha, wo Conan von London schwärmt. Aber dann sagt Ai, dass er eigentlich ja gar nicht nach London fliegen kann, weil er ja eigentlich Shinichi Kodo ist. Und Conan dürfte eigentlich gar nicht existieren. Also er hat keinen Reisepass und kann deswegen nicht nach London fliegen. Aber sie hat einen Trick parat, und zwar verwandelt er sich mit Hilfe des Gegengifts für das Apoptoxin 4869 zurück in Shinichi für die Dauer des Fluges und lässt dann Ran und Kogoro vorfliegen. Unter dem Vorwand, dass er mit Professor Agasa nachkommt, verwandelt sich er in Shinichi, steigt ins Flugzeug, fliegt hinter den beiden her und dann trifft er sie halt am Flughafen Heathrow in London als Conan wieder, nachdem er sich wieder zurückverwandelt hat, selbstverständlich. Ja, am Abend sind die dann mit Diana Kingston verabredet zum Abendessen, aber da sie noch einige Zeit haben, begeben sie sich ins Sherlock Holmes Museum in der Baker Street 221b, wie jeder von euch sicherlich wissen sollte. Und dann guckt er sich das alles ein bisschen an und dann geht er raus und dann ist auf einmal ein Junge, der hat eine Morddrohung bekommen und ist auf der Suche nach Holmes, damit er den Fall für ihn lösen kann. Dann gibt sich Conan als Holmes Schüler aus und nimmt den Fall an, eine Morddrohung, wo ganz viele Menschen umgebracht werden sollen. Wie das passiert, ist noch nicht raus. Der Junge hat die Morddrohung auf jeden Fall erhalten und Conan wird dem Rätsel jetzt versuchen, auf die Spur zu kommen. Ja, soweit das Kapitel, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Und da würde ich sagen, macht Christoph jetzt weiter mit Kapitel 744. Genau. Am Anfang passiert, wie Philipp schon gesagt hat, dass Conan Apello Glass, dieser Junge heißt, trifft, der eben halt eben die Morddrohung übergibt. Übergibt ihn einen Zettel, wo dann in englischer Sprache dann dort alles draufsteht. Dann kommt eben halt Aris Ashley, ein weiterer Charakter, der in London dazu kommt. Der holt Apollo ab, um eben halt ihn wieder nach Hause zu holen. Aris Ashley ist der ehemalige Trainer seiner Schwester gewesen, Nerva Glass, einer Tennisspielerin, die dann am Ende dieses Kapitels nochmal auftauchen wird. Als erstes, was Conan macht, ist eben halt Scotland Yard mit den anderen zu informieren, der Professor und eben halt Covero und Rand sitzen in einem Taxi dorthin, um eben halt diesen Serienmörder zu finden. Dann erfolgt wieder ein Szenenwechsel. Conan und sind eben halt auf die verschiedensten Möglichkeiten, an welchen Orten der Serienmörder eben halt zuschlagen wird. Da ist eben halt das britische Museum, der Buckingham Palace oder das Westminster, Wimbledon Stadium, so heißt das, Wettbewerb da, wo eben halt auch die Schwester von Apollo Glass, Minerva Glass, eben halt ihr Match gerade gewinnt. Ran ist derweil eben halt an einer Statue von Sherlock Holmes, fragt sich, ob sie Shinichi einschalten soll, weil sie glaubt nicht, dass es alleine Code knacken können, der eben halt der Serienmörder hinterlassen hat. Dabei trifft sie eben halt auf Nerva Glas, die auf sie zukommt. Sie reden über Liebe. Es wird dann weitergehen im nächsten Kapitel, wo jetzt Christian mal weitermacht. Also die Suche von Conan geht dann eben weiter und dann ruft Ran mal Conan an, weil sie sich Sorgen macht eben, weil sie noch nicht da sind und Kokoro und Ran eben schon beim Abendessen sind mit der alten Frau da, die ihre Katze da kommen oder sowas. Und dann ruft Ran halt doch irgendwann Shinichi an, also die hat sich so während die ganzen Kapitel immer so, was sie ja mit Shinichi so ein bisschen gestritten hat da und dann hat sie ja dann doch Shinichi angerufen und wie es so ist, hat sich dann ist halt Conan dran gegangen, zufällig und dann hat er es auf einmal gemerkt und dann hat er dann doch in Shinichi Stimme gesprochen. Auf jeden Fall ist ihm dann was eingefallen, als er den Big Ben schlagen hört und hat es halt irgendwie vor sich hingesprochen so ein bisschen oder so und dann hat dann eins und eins zusammengezählt und dann, Shinichi ist in London und ist halt dann sofort eben zu diesem dahinterher gelaufen zum Big Ben oder sowas und hat dann halt die Leute nach einem japanischen Jungen gefragt und dann am Ende war Conan in der Sackgasse, war in der Telefonzelle drin und Ran hat eben gewusst, da drin ist er, der Shinichi. Und naja, die letzte Chance war jetzt für Conan, dass er die andere Pille nimmt, mit der er eigentlich auf der Rückreise nach Hause muss eben. Damit er überhaupt nach Hause kommt, eben braucht er die Pille eigentlich. Aber die hat er jetzt verwenden müssen, um seine Identität heimzuhalten. Und also es scheint einfach so, dass in dem Kapitel Conan noch wichtige Hinweise gefunden hat und sowas. Aber jetzt. Jetzt hat eben erstmal Ran ein bisschen auf Trab gebracht und dann war eben Ran eben sauer auf Shinichi und weil er nicht gesagt hat, dass er in London ist und so weiter. Ist ja klar. Und ja, dann endet das Kapitel. Ja, soweit die Handlung der drei Kapitel. Da ist man natürlich gleich gespannt, wie es weitergeht. Das wissen wir alle noch nicht, aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, dann gibt es natürlich jetzt noch diverse Punkte, die man diskutieren kann. Eine endgültige Lösung gibt es ja noch nicht. Und bei uns im Forum wird das auch alles ganz heiß diskutiert. Ich glaube, das ist die längste Diskussion, die es bei aktuellen Kapiteln jemals gab. So 12 Seiten oder so, à 20 Beiträge. Das ist schon heftig für unser kleines Forum. Also da geht es drunter und drüber und da sind die wildesten Theorien angestellt worden. Eben auch, dass zum Beispiel die Organisation dabei sein könnte, ganz am Anfang, weil da ja so ein Hinweis war, dass es ein ultralanges Kapitel sein wird und dass da Funke auftritt und was ich was. Also ja, da stellt sich natürlich gleich erst einmal die Frage, also für mich auf jeden Fall, wer denn Diana Kingston ist. Also ich bin der Meinung, dass es keine einfache Engländerin sein kann, die einfach nur weil die Katze gefunden wurde, 3 Leute nach England einlädt. Das sind ja enorm hohe Kosten, die sie da bewerkstelligen muss. Und das kann auf jeden Fall kein normaler Charakter sein. Ganz am Anfang hatte ich gedacht, dass es vielleicht Wermut sein könnte, die sich verkleidet hat, um dann irgendwie Bourbon auf Ei loszulassen oder was weiß ich was. Aber das ist ja alles noch nicht passiert. Das kann sich ja noch so rausstellen. Aber ja, im Laufe der Zeit bin ich immer mehr dazu gekommen, dass es ein normaler Charakter ja, sein könnte, obwohl auch, ja, Bourbon schließt sich einfach mal aus. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Organisationen, die sich hier verkleidet, aber Bourbon schließt sich einfach mal aus, dass es sich hier ja wahrscheinlich um einen mehr männlichen Charakter handelt und ja, wir wissen noch nicht viel über ihn, aber ich denke, das ist ein Mann und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr eine Idee, wer hinter der Identität von Diana Kingston stecken könnte? Oder ist es wirklich nur so eine Person? Also irgendwas muss schon dahinter stecken. Das wirkt schon so ein bisschen geplant von dem Ganzen irgendwie. Es wäre echt zu so schön, so nach London zu fliegen und so weiter. Und ja, also da muss irgendwas. Und irgendwie sind das so mysteriöse Andeutungen. Zum Beispiel, was ich weggelassen habe, dass im letzten Kapitel ganz am Ende irgendwie so eine verdächtige Frau da noch so guckt oder so auf dem Bild ist und so weiter. Also lauter so Sachen. So Kleinigkeiten, die irgendwie anmerken lassen, dass das irgendwie kein normaler Fall sein kann und so weiter. Und ja, also. Aber ich kann jetzt schlecht sagen, ob es der Engländerin ist oder nicht oder so. Also, das ist mir zu arge Spekulation. Und es tut ja eigentlich auch nichts zur Sache. Naja, aber ob es die Organisation ist, gibt keine Hinweise bis jetzt. Also ich meine, wenn mich jemand von hier nach Japan einladen würde, nur weil ich hier meine Katze finde, da würde ich immer weiterhin jetzt Katzen suchen und die an die Besitzer zurückgeben. Also so ein Angebot, Interessant. das muss man sich mal vorstellen. So weit und dann nur für so eine Katze, also das ist schon extrem. Das kann einfach nicht sein. Auch wenn die steinreich ist, das ist irgendwie. Also für mich macht das alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob Christoph Also, noch eine Meinung hat. ja doch, ich habe auch eine Meinung. Der Forenblock, der sprengt sich ja aus allen Ebenen jede Stunde mindestens 2 Theorien. Und eine Theorie, der hänge ich auch sehr hinterher, dass eben halt Yukiko ist, weil sie hat Geld, sie kann Englisch, sie will vielleicht Ah, diesen. stimmt. Diese Theorie habe ich auch mal gelesen, aber ich bin im Foren-Thema da gerade nicht so dabei, weil es einfach zu viel ist, was man da nachlesen muss. Also da kann ich einfach nicht mehr mithalten und muss dann immer, kann nur Stücke verfolgen. Ich weiß nicht, du bist der Moderator bei uns jetzt im Forum geworden. Du hast sicherlich alles besser verfolgt. Aber mit Yukiko, das könnte schon Sinn machen, wenn sie da, wie da ja auch geschrieben wurde, ich erinnere mich jetzt, dass sie da einen Film drehen könnte oder was ich was. Das macht schon Sinn. Ja. Da würde ich einfach mal weitermachen. Und zwar, was es mit der Botschaft auf sich hat. Das ist jetzt, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht so schnell besprechen. Die ist ja auch ziemlich komplex und so erinnert auch ein bisschen an Kaito Kid. Jetzt habe ich den Namen endlich mal genannt. Ja, das erinnert ein bisschen daran, aber Kaito Kid in England, das halte ich nicht für möglich. Eher die Organisation, aber wenn sie international arbeiten sollte, aber dass sie so eine Botschaft dahinter legen und so eine ganze Menge Leute umbringen wollen, das halte ich auch nicht für möglich. Das ist irgendwie ein bisschen, das kann ich mir nicht so vorstellen. Ja, ich denke, mit der Botschaft hat das Conan schon gut erkannt. Das wurde ja bei uns im Forum auch angesprochen. Mit dem Big Ben und was weiß ich was, dass es eine Tour durch ganz Europa sein könnte und was weiß ich was. Ja, die Tour durch Europa schließe ich einfach mal aus. London ist jetzt irgendwie festgelegt, weil die ja auch von Diana Kingston eingeladen wurden und da müssen sie bestimmt noch zurückfliegen. Was überhaupt auch eine gute Frage jetzt aufwirft, wie denn Conan jetzt zurückfliegt, nachdem er seine zweite Pille da eingenommen hat. Ja, ich denke mal, das ist mit der Botschaft, dass das irgendwie auf die Tour de France auch zurückzuführen ist. Ja, ich habe da ja Aoyamas Trip nach Europa mal ein bisschen verfolgt oder ein bisschen nachgeguckt am Ende. Der war ja auch bei der Tour de France und hat da die Spieler beobachtet. Und das wird auch einmal ganz kurz angesprochen im Fall. Ich denke nicht, dass das da so ganz kurz nur mal Erwähnung findet, sondern dass da vielleicht auch mehr hinter steckt. Obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin. Das sind alles so Vermutungen. Ja. Habt ihr sonst noch Ideen, was es mit der Botschaft auf sich haben könnte? Habt ihr ja schon Was genaueres soll die entschlüsselt Botschaft oder? so? Ich mag das immer nicht so, mit den Botschaften so mit, so gegen oder mit Conan so was hinein zu interpretieren. Und außerdem muss ich sagen, habe ich das auch so ein bisschen schneller doch gelesen. Und außerdem ist das Englisch und ich kann Englisch nicht so gut wie Deutsch. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so irgendwie eine Story dahinter verwerkt, gedacht oder sowas. Aber dass es international ist oder zumindest in Europa oder sowas, ist glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass da London schon Spielplatz ist bei dem Ganzen. Ja, genau, denke ich auch. Er war ja auch nur in England und Frankreich. Ich denke nicht, dass er jetzt da, wie bei uns im Forum angesprochen, noch nach Deutschland kommen könnte oder weiß ich was. Also das halte ich schon für eine ziemlich gewagte Theorie. Er hat sich ja London gar nicht, Deutschland gar nicht angeguckt und kann dann gar nicht so gut zeichnen, wie es da aussieht. So in diesem Bereich. Was Deutschland ist ja auch in diesen Kapiteln, weil der Vater von Minerva Glas war deutsch und ihre Mutter englisch. Ah ja, das wusste ich gar nicht so. Naja, interessanter Fakt. Intensiv Englisch lesen mal. Ja, ich habe es auch mehr so überflogen, weil ich auch nicht ganz so viel Zeit habe. Die Schule hat ja wieder angefangen. Leider, egal. Ja, jetzt sind jetzt noch neben Diana Kingston auch noch weitere Personen aufgetaucht. Da kann man natürlich jetzt die Tennisspielerin, kommt für mich jetzt eigentlich nicht so sehr verdächtig rüber. Ich denke mal, dass es sich da auch wirklich um diese Tennisspielerin handelt. Sonst wäre es ja schon ziemlich komisch, wenn der kleine Junge. Ja, Und ich bin die. da, Daddy. Sonst wäre es ja schon Jawohl. ziemlich. Sonst wäre es ja schon ziemlich komisch, wenn der kleine Junge und die große Schwester da oder wie auch immer die in der Verbindung stehen, da irgendwie. Die haben ja den gleichen Nachnamen und das wäre schon irgendwie komisch, wenn die Schwester eigentlich eine andere Person wäre und nur zur Tarnung den kleinen Jungen da eingesetzt hätten. Ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Organisation hinterstecken kann. Dann wohl eher Diana Kingston. Obwohl das auch, ja, ich nehme mal an, dass die Tennisspielerin, diese Minerva Glass, eine ganz normale Person ist und will da auch nicht jetzt weiter darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch eine ganz gewagte Theorie hat, dass die Tennisspielerin vielleicht jemand anders sein könnte. Ist da jemand der Ansicht? Eigentlich nicht. Ich hoffe nur, dass sie eben halt die Liebe zwischen Ran und Shinichi mehr beeinflussen kann. No, das könnte schon sein. Also ich bin ja über dieses Ran und Shinichi, da bin ich ja nochmal gespannt mit dieser Pille, wie ich ja schon angesprochen habe. Hat er jetzt ja eingesetzt. Entweder hat mehr dabei als zwei, also eine für den Hinflug und eine für Rückflug. Da müsste er dann mehr dabei haben, um die auch einsetzen zu können. Und sonst muss er sich halt, ja, ich weiß nicht. Entweder er stellt sich ran oder. Oder er versteckt sich dann in einen Koffer und dann als Conan in einen Koffer und dann passt es schon. Ja, super. Oder er geht als Hund durch oder was ich was. Ja, wer weiß. Oder er bleibt in London. Das kann man ja auch machen. Da. Naja, das wird dann noch spannend auf jeden Fall. Ich vermute einfach mal, dass er mehr Pillen dabei hat, weil sonst hätte er das auch nicht Oder gemacht, sich da verwandelt. er versteckt sich in Wermuts Privatchat nach Japan. Ja, genau. Ist ja super wahrscheinlich. Ja, dann stellt sich natürlich noch die Frage, ob Conan vielleicht noch länger in London bleibt. Das sind ja jetzt, bisher ist er ja drei Kapitel dort. Ich denke mal, dass nachdem dieser Fall beendet ist, also meine Vermutung ist, dass es einen Fall gibt, wo jetzt halt dieser Fall mit der Morddrohung da gelöst wird. Und dann taucht die Organisation auf. Das hoffe ich einfach mal. Oder das kann eigentlich gar nicht anders sein. Wieso sollte er sonst nach London kommen? Da muss irgendwas passieren, irgendwas Großes. Wenn nicht die Organisation, dann soll da wenigstens was mit dran passieren und Chinichi, dass da irgendwas weiterkommt. Ja, ich bin einfach mal der, gehe davon aus, dass er jetzt in London bleibt für diesen Fall und dann noch für den nächsten Fall mit Organisation und dann geht's wieder nach Japan zurück. Ich weiß nicht, ob er, also ganz lange wird er da auf jeden Fall nicht bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen, sonst, ja, Detective Conan ist in Japan angesetzt und sonst sind auch die ganz viele Charaktere gar nicht mit dabei, das geht einfach nicht, dass der Hauptcharakter woanders ist, da können die ganz anderen Nebencharaktere gar nicht mehr auftreten. So ist das dann. Das muss einfach wieder zurück nach Japan. Und ja. Außerdem haben wir ja schon einen anderen Nebencharakter, der in London beheimatet ist. Tsagoru Hakuba. Also, was wollen wir denn zwei japanische Detektive da haben? Ja, genau, das war übrigens auch noch so ein Thema im Forum, erinnere ich mich, dass der ja auch auftreten könnte und da irgendwie eingreifen könnte. Dass das ja irgendwie. Da gehe ich aber mal nicht von aus. Das wird dann ja die Story ziemlich verfälschen, nicht? Der hatte schon einen Gastauftritt irgendwo mal in Detective Conan und sonst war er, glaube ich, nur in Kaito Kid, wo ich mir jetzt aber nicht so aus sicher bin und nicht so auskenne. Aber ich hoffe mal, dass das da irgendwie auch ein bisschen mehr bei Detective Conan bleibt und nicht so zu sehr in irgendwelchen Gastauftritten, ja, ausartet, wo dann auch noch die Story mit beeinflusst wird, wenn die Organisation auftreten sollte. Ja. So, habt ihr sonst noch Erwartungen an die kommenden Kapitel oder lasst ihr es einfach so auf euch wirken? Nee, ich schau's, ich lese es mir wahrscheinlich nicht einmal durch. Ich warte auf dem Anime. Oder Ich lasse deutschen mich einfach Manga. auch. Ich lasse mich einfach nur überraschen. Berichten wir eigentlich die nächsten Ausgaben auch über diesen Fall? Ja, genau. Ich werde die Kapitel dann weiterhin besprechen. Jede Woche das Neueste, soweit ich da die Informationen zu habe. Und dann werde ich auf jeden Fall erfahren, wie es dann ausgeht. Oder ja, wer es nicht will, der kann es auch überspringen gerne. Der hat jetzt hier den Anfang, so, wenn er sich das angehört hat. Und lässt sich dann, wartet dann aufs deutsche Ende, sozusagen. Also muss ich es mir doch auf Englisch durchlesen, dass ich hier zugespoilert werde. Naja, ich hoffe natürlich, dass die Organisation vorkommt, kommt aber sowieso nicht, also ist es mir Ja. echt egal. Naja, das mit der Organisation ist wieder so ein Thema. Ich bin mir auch wirklich nicht sicher. Das sind immer diese zwei Seiten. Man hofft, dass sie dabei ist, aber man ist sich irgendwie, man weiß, dass sie sowieso nicht dabei sein wird. Also, sie war erst in Kapitel 700 und jetzt haben wir 700, was haben wir jetzt? 43. 40 Kapitel. Das ist eigentlich ziemlich kurz. Das könnte eigentlich gar nicht sein. Ich meine, vor Kapitel 700 waren wir bei 609, war das letzte Mal. Das sind ja 91 Kapitel. Jetzt haben wir gerade mal die Hälfte rum. Da war ja bei Kapitel 677, also 30 Kapitel vor, war 20 Kapitel vor Kapitel 700 gab es dann noch den Fall mit dem, wo dieser Narben Akai das erste Mal aufgetreten ist. Und diese Person mit den Narben ist ja nicht Akai. Also. da ist er das erste Mal aufgetreten. Nee, das ist nicht Akai, immer noch nicht. Ja. Ja, meine Erwartungen sind relativ gering. Ja. Ich habe auf jeden Fall keine Erwartungen weiter ans Kapitel. Ich hoffe, an den Fall. Ich hoffe mal, dass noch irgendwas Gutes bei rauskommt und dass dann irgendwie auch mal die Organisation vielleicht noch auftritt. Ach, keine Ahnung. Das ist alles wieder so offen. Ich denke mal, Aoyama tut schon das Richtige, nachdem er jetzt so viele langweilige Fälle präsentiert hat, kann er Detective Conan mal wieder ein bisschen hochpushen in seinem, in der Qualität und was ich was. Und ja, ich frage mal Christoph, ob er auch noch ein paar Erwartungen hat. Keine besonderen. Ich lasse mich einfach überraschen. Und ich hoffe, dass in diesen, nach diesen Kapiteln endlich mal Philipp sich eingestehen muss, dass dieser Typ mit der Narbe unbedingt Shuichi ist. Das werden wir dann sehen. Ich weiß ja noch nicht. Also ich bin ja der Meinung, dass das irgendein anderer Charakter ist, der nichts mit zu tun hat, aber schauen wir mal. Hoffentlich werden wir es noch erleben, dass das aufgelöst wird. Philipp? Verschluckt beim Trinken. Ah. Ich habe mich beim Trinken verschluckt. Oh Mann. Gott, jetzt Zu würde doof es zum. wehtun, als würdest du dich da aufregen. Ja, das geht echt nicht, egal. Ja. Da würde ich sagen, beenden wir den Cast oder den offiziellen Cast jetzt hier an dieser Stelle. Wir haben noch das Outro vor uns und werden dann darin noch mal ein bisschen ja, den Cast für heute beenden und dann. Hören wir uns nächste Woche wieder. Oder ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin. Mal gucken. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir jetzt erstmal ab ins Auto. Sind wir hier im Outro, so wie jede Woche oder wie jetzt endlich mal wieder nach unserer Sommerpause. Hey, wir sind wieder da, super. Ja. Jetzt Ich haben wir freue hier so mich ein super total. Thema. Jetzt haben wir hier so ein super Thema. Was war bei euch im Sommer los? Ja, super. Das ist eigentlich so der Standard, den man jetzt hier so nach einer Sommerpause besprechen kann. Ja, erstmal muss ich mich über entschuldigen, dass der Cast. Dass der Sondercast nicht gekommen ist, egal, den holen wir auf jeden Fall nach. Nächstes Jahr. Februar. Ist nur noch ein halbes Jahr. Zu unserer Gründung überhaupt. Da haben wir uns ja gegründet im Februar. Das ist schon ein halbes Jahr her. Hey, super. Egal. Also ich war im Sommer auf jeden Fall auf Gran Canaria für 12 Tage und ja, bisschen Sonne und so und dann. Ja. War eigentlich nicht sehr spektakulär und habe ich mich hier die restlichen 4 Wochen zu Hause gelangweilt. Oder ein bisschen was im Wiki gemacht. Ja, und ja, was habt ihr so im Sommer gemacht? Gar nichts. Wer soll anfangen? Ja, Freiwillige vor. Fang du an, Christian Chris. fängt an. Du fängst an. Okay, ich fange an. Also, meine Sommerferien waren auch interessant. Die erste Woche, ja, da wurde ich im Forum zum Moderator gewählt, so ungefähr von der Belegschaft dort, hatte dann viel zu Ohne tun. meine Beteiligung. Ohne. Ich Ja, wurde gar dein nicht Segen war nicht gefragt. gegeben. Ich weiß, die Moderatoren haben es einfach so beschlossen. Danke, Gin und Sherry, das war eine gute Wahl. Naja, weiter war dann auch Forum, Wiki eben halt. Dann ging's 2 Wochen an die Ostsee und 1 Woche an die Nordsee zum Entspannen. Da sind mir wieder ein paar Ideen eingefallen, die jetzt wohl oder übel im Forum und Wiki dann mal diskutiert werden müssen auf Meinungsbildern und in den Zentralen. Mal sehen. Und am Montag geht wieder die Schule los. Okay, mache Bei ich mir ist sie weiter. schon angefangen. Ja, Christian. Also ich habe den Sommer nicht im Wiki und im Forum verschwendet, sondern ich hatte keine Sommerferien. Dafür hatte ich, warte mal, 7 Tage, genau 7 Tage habe ich mir freigenommen insgesamt. Sagenhaft. Oho. Das war schon ziemlich viel. Und ja, die habe ich aber auch sehr gut genutzt. Ich habe mich nicht erholt in der Zeit, aber ich habe sie trotzdem genutzt. Und zwar, ja, ich bin nach Hause gekommen und ich habe halt so eine komplette Woche erstmal durchgenommen. Und dann war ich erstmal Festival, dann waren meine Eltern die komplette Woche nicht da und es ist ja pure Erholung und es ist quasi der Anlass gewesen, mir die Woche zu nehmen, weil sturmfrei ist immer was Tolles. Und da kann man dann so einige lustige Sachen machen und ich möchte nicht näher darauf eingehen, wie das Haus danach ausgeschaut hat nach dieser Woche. Und ja, auf jeden Fall habe ich sehr gut verbracht die Woche. Auch wenn ich gar nicht erholt danach war. Und dann die anderen Tage, die ich freigenommen habe, habe ich mich auch nicht erholt. Also ich erhole mich einfach mal nicht. Das schaffe ich schon. Ich bin noch nicht so hier wie die anderen beiden. Und da war ich dann auf der Gamescom in Köln. Ich habe bis auf Wolf niemanden vom Detektiv Conan minus Wiki gesehen. Außer Michaela dann abend noch in Düsseldorf, aber nur 2 Leute, das ist echt mager. Also nächstes Jahr kommen ein bisschen mehr bitte hier zum. Dann musst du erstmal Games von Conan nach Deutschland bringen, damit man das sich auch lohnt da. Und dann, wenn ich das da anspielen kann, gehe ich da gerne hin. Dann komme Ja. ich. Ihr seid doch. Nee, es sind anscheinend so wenige Spieler deswegen. Auf jeden Fall, da war ich Und dann. bitte, ne, und bitte nicht die Miraculous-Ermittlungen. So ein Spiel brauche ich nicht. Bitte ein richtiges, vollwertiges Spiel. Nicht so ein Gammelkram, wofür man 50 Euro gleich lieber einen Penner geben sollte als. Was ich war es, Nintendo da oder wer es auch mal veröffentlicht hat. Auf jeden Fall habe ich mir den Donnerstag und Freitag da in dieser Woche freigenommen und dann gleich Donnerstagmorgen, ich weiß nicht mehr, was denn, 4 Uhr irgendwas, von meinem Kaff weg, damit ich von Bayern nach NRW komme, so schnell wie möglich und quasi vorne mit dabei bin bei der Gamescom und dann am Sonntag wieder abreisen kann. Also ich war die kompletten 4 Tage dort und es war echt toll und ich habe auch viele Bilder auf Facebook gepostet, immer meistens, während ich rumgelaufen bin, mit meinem neuen Handy habe ich das gepostet. Ach ja, ich habe ein neues Handy. Übrigens ein tolles neues Profilbild. Das ist mir Wo denn? auf Facebook. Das glaube ich nicht. Was? Die finden mich doch gar nicht, die Zuhörer. Ja, auf jeden Nö, Fall. egal. Dann habe ich so, habe ich immer die neuesten Bilder gepostet. Also wenn ihr mich in Facebook haben wollt, dann findet mich in Facebook. Und Wir werden lasst es euch nicht nicht vom Bild verlinken. abschrecken. Das sieht echt ein bisschen hart aus. Also, ich weiß nicht, wie Alle spät es sagen, ich da sei so war. zusammengeschlagen. Ja, stimmt. So wie 5 Uhr morgens oder so, als wenn du gerade so total müde bist und dann zusammengeschlagen. Echt so. Nacht am Bahnhof gepennt. Eieiei, das muss ja hart. So War sieht bestimmt das hart. zumindest aus, aber war es natürlich nicht. War natürlich nicht so schlimm, nee. Mir ging's Dann wissen ja schlechter. alle. Da wissen ja schon alle, wie wir am Japantag übernachten werden. Ey, das kann man echt Nein. mal machen, so nach dem Bahnhof, so wie die anderen. Egal, auf jeden Fall, ich habe ein neues Handy. Also, wenn ihr Android-Fans seid und Samsung-Fans vielleicht und Apple nicht mögt, und da habe ich jetzt das Samsung Galaxy S, vielleicht kennst du ein oder andere, habe ich mir für 440 € gekauft. Und es ist so toll. Und ich kann das nur jedem empfehlen, wenn ihr ein Handy braucht, dann holt euch das unbedingt. Außer ihr seid Schüler und habt kein Geld. Und, Danke. ja, ihr habt doch den ganzen Sommer frei, also ihr braucht euch nicht beschweren. Und dann könnt ihr euch das Samsung Galaxy S holen und das ist echt so gut wie ein iPhone, finde ich. Außer, dass du wirklich Empfang hast mit diesem Handy und nicht wie diesem neuen iPhone 4 diesen Bug hast. Also holt's euch. Also, und dann sieht man schon wieder, der Sommer hat sich gelohnt bei mir. Auch wenn ich nicht viel frei hatte und mich nicht erholt habe, ist scheißegal. Und wir treffen uns bestimmt alle auf der Konnichi, oder? Nein, ich bin nicht da. Ich bin am Freitag dort, wenn jemand von den Zuhörern zufällig dort ist. Ich bin am Freitag, da haben die Schüler, die schon Schule haben, da wo die Ferien vorbei sind in den Bundesländern, die haben da wieder Schule. Und dann bin ich, da nutze ich die Möglichkeit, dann quasi hinzugehen. Und dann denke ich mir, dann sind so viele Schüler dort und dann ist alles viel schöner als ohne Schüler. Überhaupt, wenn ihr Christian treffen wollt, ihr wisst ja alle, wie er aussieht, sein Bild ist ja auf Facebook drin. Das ist gut. Ob ich da genau so abgefuckt aussehe, das überlasse ich mir. Kriegst du endlich ein neues Profilbild? Noch schlimmer bestimmt. Ja, Nein. das mir ich versuche da ein bisschen Kreativität einzusetzen, damit es noch schlimmer aussieht. Einfach verkleiden als, was weiß ich was, Kogoro Mori. Nee. Joa, das war denn der Sommer. Ich weiß nicht, Ja, was wir jetzt sonst genau. noch Ich habe da jetzt besprechen übrigens. sollten. Du hast Sag viel zu du. erzählen, ich weiß. Ich habe immer viel zu erzählen, wenn viel Zeit zwischen den Casts lag. Also, und ich habe jetzt gemerkt, ne? Ich habe einen neuen Anime angefangen und ich hatte den Namen irgendwie schon so im Kopf rumschwirren. Code Geass heißt der. Code Geass, Code Geass, ich kann es nicht immer aussprechen. Wir haben es nicht so mit Code Namen. Geass. Genau. Aber es das heißt doch Geass. Egal, wird auf unserer Partnerseite Otaku Times immer so ausgesprochen, deswegen habe ich es einfach mal kopiert und jetzt auch so ausgesprochen. Sonst nicht unsere Ja, Sachen egal. kopieren von denen. Wir sind einzigartig so. Und auf jeden Fall, so. Den habe ich jetzt so angefangen und ich fand es auf jeden Fall voll toll. Und ich bin jetzt bei Episode 6 und eine DVD ist schon so, eine Box ist schon so gut wie gekauft, eine DVD-Box. Und ja, auf jeden Fall, ich finde es ziemlich gut und ich schau mal, vielleicht wird es so spannend wie Death Note, aber glaub es irgendwie nicht. Also es hat voll die guten Bewertungen, aber irgendwie kommt es, finde ich, nicht irgendwie von meinem Feeling jetzt nicht an Death Note oder sowas ran. Ist ganz unterhaltsam und sowas, also hält mich schon ein bisschen, aber ich weiß nicht. Death Note ist halt sowas anderes, das ist viel düsterer und sowas aufgebaut und sowas und es macht irgendwie mehr Spaß, es anzuschauen. Ja, ich finde auch Death Note ist also auf jeden Fall der beste Anime überhaupt, oder auch Manga. Ich glaube, das kann auch noch Conan ist da noch lange nicht dran. Also Death Note ist wirklich das Beste. Aber ich habe auch einen neuen Anime gesehen, und zwar High School of the Dead. Das ist ja jetzt der neue in Japan. Also der hat auch schon ein bisschen so was von Mystery und was ich was. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen für alle, die so ein bisschen Zombies und sowas mögen. Und also Episode 572, 80 nicht, sondern so wirklich so, ja, Zombie-mäßig, und ja, kann ich nur allen empfehlen, die so ein bisschen so, die auch Death Note mögen Ja, oder was ich was. halbwegs, hol dir eine neue. Und für alle, die mehr Comedy mögen, da habe ich auch einen neuen Anime angefangen. Das ist Mitsudomoe, also so ein Ist das was Perverses? japanischer. Nein, das sind so, ja, bisschen. ja, das ist ja eigentlich bei jedem Anime immer so ein bisschen so. Hat man jetzt auch bei Band 69 gesehen, bei Conan, da geht's ja auch los. Aber der Anime kann ich nur empfehlen. Also wenn man richtig lachen will, da guckt sich da eine Episode an, und das, da ist egal welche, da kann man einfach nur lachen, und das ist richtig geil. Cool. Ich glaube, den schaue ich mir Ja. auch mal an. Du musst. Und High School of the Dead heißt es, ne? Das andere. Jo, genau. Ja, Die beiden kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. ich schaue es mir mal an, wenn ich zu viel Zeit habe. Habe ich nie. Ja. Obwohl Mitsudomi manchmal ein bisschen langweilig ist, also muss man sich wirklich die guten Folgen aussuchen. Ich glaube, Folge 1 fand ich richtig gut, und 3 dann wieder, 2 war schlecht. Egal, ich gucke sie mir alle an, egal. Ja, wir wollen jetzt auch nicht so viel Zeit hier mit irgendwelchen irrelevanten Themen verbringen. Ich denke mal, ich könnte mal das Thema für die nächste Woche an. Und zwar geht es da um die Realfilme, die Realfilme. Oder die Verfilmung von Detective Conan mit echten Personen oder wie auch immer man das nennen mag. Auf jeden Fall diese beiden Filme, die da in Japan gelaufen sind. Das werden wir. Das werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen genauer angucken, und dann nächste Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin. Ich. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei bin bei dem Ja. Thema. Also es liegt bei mir nicht am Thema. Ich habe da eh keine Ahnung von und müsste mir dann als Laie da reingehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich muss da wirklich mal gucken. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Und so wie es aktuell aussieht, werde ich da Manuel durch das Thema leiten. Er hat nämlich, glaube ich, die meiste Ahnung von den Real-Filmen oder Real-Filmen oder wie auch immer man das nennen mag. Egal. Ja, dann könnt Also ich ihr da, schalte solltet ihr da. unbedingt das nächste Mal ein bei diesem tollen Thema. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist da unbedingt wieder einschalten, genauso wie natürlich alle vorigen Casts nachhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seid immer bestens informiert, wenn ihr den Conan-Cast hört und so weiter. Und dann besucht auch unbedingt detectivecon-wiki.com, detectivecon-forum.com, detectivecon-news.com und natürlich conancast.de, unsere Seite. Und abonniert uns auf iTunes, wo wir auch vertreten sind. Und was gibt's noch auf Facebook, Twitter. Podstar, und ja, Facebook haben wir auch und Twitter haben wir auch. Da gibt es übrigens auch noch einige Probleme, die ich noch beheben muss mit Facebook, weil die Seiten, die kann man so scheiße, gibt's gar nicht. Wenn ich meine Twitter-Beiträge vom Account da in Facebook hochladen will oder übertragen will, da muss man das irgendwie alles ganz kompliziert einstellen, was ich was da, das gibt's gar nicht. Da muss ich Facebook mal anschreiben oder den Herrn Zuckerberg oder. Der antwortet nicht. Denke ich auch, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich es geregelt bekomme, und sonst. Ja, entschuldige mich nochmal für die Spoiler, die ich leider. Die Robby, ich muss die Schuld abgeben, veröffentlicht hat, wo sich dann alle beschwert haben. Ich war es nicht. Egal, ich habe ihn mal darauf hingewiesen, das wird sich sicherlich bessern. Er war ein bisschen euphorisch, weil jetzt halt Shinichi im Kapitel aufgetreten ist. Hat halt geschrieben, Kapitel 745 mit Shinichi, und dann wussten natürlich alle, die immer nur den deutschen Manga lesen, ah, Shinichi taucht auf, jetzt wissen wir es, scheiße. Jetzt wurden wir gespoilert, haben sich dann beschwert, und jetzt haben wir den Salat, egal. Interessiert zwar eh keinen, aber egal. Okay, dann würde ich sagen, wenn sonst nichts mehr hier Zum im Auge nächsten Mal. ist. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast an dieser Stelle, und dann hören wir uns sicherlich irgendwann wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.